Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Eine Welt. We'll be right back. könnt euren Brüdern das bestellen. Sagt jedem Penner in dieser Bude hier Folgendes: Wer mich anwichsen will, soll's lieber lassen. Thank you. In den Wind, du Schwuchtel. bis deine ganze Munition in den Wind, du Schwuchtel. Namen, sie dreckiger Wichser. Habe ich mich klar ausgedrückt? Bis

We'll be right back. fuck you up. Let's say it's a matter of time.

Ich weiß, Sie werden mich hassen. Ich weiß, Sie werden mich hassen.